Was sagt die Bibel zum Ursprung der Musikinstrumente? Die erste Erwähnung findet sich in 1. Mose 4, 21. Nach dem Sündenfall, Kain hatte sich von Gott abgewendet und seine Nachkommenschaft desgleichen. In einer Abfolge von Generationen folgt dann Vers 21, und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Die Nachkommen Kains haben ihre Lehre ohne Gott versucht, durch ökonomischen, wirtschaftlichen Fortschritt, durch Technologie, aber auch durch Musik auszufüllen. Die erste Erwähnung ist deutlich negativ, aber es ist nur die erste Erwähnung in der Bibel, nicht aber zeitlich. Denn in Hesekiel haben wir einen Blick viel weiter zurück. In Hesekiel 28 wird der Fürst, der König von Tyrus, angesprochen und dann der böse Geist, der ihn beseelte, Satan. Aber der Prophet Hesekiel zeigt, dass Satan ursprünglich ein vollkommener Engel war, Cherub. Und da lese ich 28, Vers 13. Vollkommen an Schönheit warst du. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Flöten war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg. Wenn in ihrer Übersetzung nichts steht von Tamburinen und Flöten, von Ohrringen, dann ist die Übersetzung falsch. Also es ist ganz eindeutig, dass es nichts mit Ohrringen zu tun hat. Das überlassen wir den Frauen, aber nicht den Engeln. Das Kunstwerk deiner Tamburine, hebräisch Tof, ist ganz eindeutig Tamburin, und deine Pfeifen oder Flöten war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Das macht deutlich, dass Musikinstrumente und Musik göttlichen Ursprungs sind. Dieser Engel, bevor er zum Satan wurde, war also ein Musikerengel auf dem himmlischen Tempelberg, Vers 14, du warst auf Gottes heiligen Berg, das ist der himmlische Zionsberg. Er hatte eine Funktion in der Tempelmusik des Himmels. Und das zeigt uns, dass Musik also nicht etwas Negatives an sich ist. In 1. Mose 4 finden wir nur die Perversion, die Verdrehung durch die Sünde und durch Satan. Aber in Hesekiel 28 finden wir den eigentlich göttlichen Ursprung der Musik zur Ehre Gottes. Es geht um Tempelmusik. Wenn wir weiterlesen im Alten Testament, kommen wir zu einem Höhepunkt in Verbindung mit dem Thema Musik bei David. David war ja ein musikalisches Phänomen. 1. Samuel 16 zeigt uns seine ganz außergewöhnliche Begabung auf diesem Gebiet. Ferner 1. Chroniker 15, 16 und 25 zeigt uns, wie David die Tempelmusik organisiert und eingerichtet hat im Blick auf den ersten Tempel, im Blick auf den salomonischen Tempel. In Amos 6, Vers 5 wird uns sogar gesagt, dass David Musikinstrumente erfunden hat. Und weiter erfahren wir, dass David beim Aufbau der Tempelmusik drei Musikdirektoren eingesetzt hat, also Dirigenten. Asaf, Jedutun und Heman, 1. Chroniker 25,6. Und er setzte 4000 Tempelmusiker ein, 1. Chroniker 23,5. Es wurde auch so organisiert, dass es eine Ausbildung gab für die Neulinge. Also es gab eine eigentliche Lehre, die man durchlief als Levit, der zugeteilt war für die Musik. Das war alles so durch David organisiert zur Ehre, zur Herrlichkeit Gottes. Das einfach zur Einführung zum Thema Musik und Musikinstrumente. Ganz allgemein, und jetzt gehen wir zu den einzelnen Instrumenten. Wir beginnen mit der Flöte. Ich lese aus 1. Korinther 14. In Verbindung mit den Gaben und ihrer Anwendung in der Gemeinde macht Paulus Vergleiche mit Musikinstrumenten. Ich lese 1. Korinther 14, 7. Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte, das ist griechisch Aulos, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was gepfiffen oder geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Im Zusammenhang hier geht es darum, Musikinstrumente müssen ganz klar artikuliert werden. Sonst kann man eine Melodie nicht nachvollziehen, wenn so schludrig gespielt wird. Ganz klar artikulieren, prononcieren. Und das wird nun übertragen auf den Dienst in der Gemeinde. Das muss absolut verständlich sein. Also man kann nicht etliche Laute und schon gar nicht ein Lallen gebrauchen. Es muss ganz klar artikuliert verständlich sein für die Zuhörer. Und da wird ein Vergleich gemacht mit Musikinstrumenten. Wir haben also hier das Wort Aulos. In Vers 7, in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird dieses Wort als Übersetzung gebraucht für das hebräische Wort Chalil, Flöte. Ich habe hier die Stellen angegeben in 1. Samuel 10, Jesaja 5 und Jesaja 30, 29. Da gibt es noch eine Flöte mit einem anderen Wort bezeichnet, Psalm 5, Vers 1. Im Titel können wir das schnell aufschlagen. Das Psalmenbuch ist ja das Gesangbuch für den Tempel gewesen. Und da haben wir die Anweisung im Titel, dem Vorsänger, das ist übrigens der Dirigent, der Menazeach, das ist der Dirigent, zu Nechilot, und das ist ein anderes Wort für Flöten. Beide Wörter, Nechilot und Chalil, gehen zurück auf die gleiche Wurzel Chalal, das heißt verwundet sein, durchbohrt sein. Eben, weil eine Flöte stellt man ja her, indem man sie der Länge nach durchbohrt. Also Flöte im Hebräischen, Nechilot Chalil, heißt das durchbohrte Instrument. Also das einfach, um zu zeigen, welches Instrument im Alten Testament diesem Neutestamentlichen entspricht, von dem wir in 1. Korinther 14, 7 gelesen haben. Interessant ist allgemein, die Tatsache, dass der Dienst in der Gemeinde verglichen wird mit Musikinstrumenten, das zeigt schon mal, dass Predigen nichts mit Holzhacken zu tun hat, sondern es sollte etwas von der Lieblichkeit der Musik sollte darin enthalten sein. Und auch eben von dem, dass es zur Ehre Gottes ist. Jetzt fragen wir aber uns im Speziellen, was ist die geistliche Bedeutung der Flöte? Nun, als Lobinstrument wird sie verwendet, wie zum Beispiel im Psalm 5 ausdrücklich, das durchbohrte Instrument. Nehmen wir dazu Jesaja 53, Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Beim ersten Teil, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Man kann das übersetzen, durchbohrt. Verwundet oder durchbohrt, denn es ist das Wort, die Wortwurzel Chalal. Genau die gleiche. Um unsere Übertretungen willen war er durchbohrt. Also, der Herr Jesus wird eigentlich in der Flöte vorgestellt. Die Flöte als Tempelinstrument weist hin auf ihn, der durchbohrt werden sollte am Kreuz, damit wir letztlich Gott verherrlichen. Beziehungsweise er selber hat Gott verherrlicht. So wie er das sagt in Johannes 17,3. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und wenn man natürlich so die Tempelmusik im ersten und zweiten Tempel so vor sich hat, da wurden diese Flöten geblasen im Tempel. Und wenn man beim Hören dieser Flöten daran denkt, Jesaja 53, um unsere Übertretungen willen war er durchbohrt, dann hat man wirklich die Bedeutung der Tempelmusik da etwas verstanden. Wir gehen weiter zu Harfe und Laute. Gerade in der gleichen Stelle, 1. Korinther 14, 7, haben wir ja nicht nur die Flöte gefunden, sondern auch die Harfe ist erwähnt. Im Griechischen steht das Wort Kithara. Übrigens, das Wort Gitarre kommt daher, denn die Gitarre stammt entwicklungsgeschichtlich von der Harfe ab. Wie übrigens noch viele andere Instrumente, auch die Violine, Cello, Bratsche, alles geht letztlich auf diese Wurzel entwicklungsgeschichtlich zurück. Also die Kithara, 1. Korinther 14, 7. Sie wird aber weiter noch erwähnt in Offenbarung 5, 8, wo wir die 24 Ältesten im Himmel finden, die das Lamm anbeten. Ich will gleich erklären, in Offenbarung 4 und 5 sieht Johannes diese 24 Älteste mit goldenen Kronen und mit weißen Priestergewändern. Die sind also Priester und Könige. Wer ist das? Ganz einfach. Offenbarung 1, Vers 5b sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu Königen und Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das sind schlicht die Erlösten im Himmel. Entrückung ist bereits geschehen. Offenbarung 4, Vers 1 wird Johannes mit einem Schofarhorn nach oben gerufen in den Himmel und dann sieht er die 24 Älteste, die eben alle Erlösten darstellen im Himmel. Sie beten das Lamm Gottes im Allerheiligsten an und da lesen wir 5, Vers 8. Und als es, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind die vier Cherube, die den Thron Gottes im Allerheiligsten bewachen, und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe, also eine Kithara, und goldene Schalen voll Rauchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut, aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Also sehen wir die Harfe ausdrücklich als himmlisches Instrument in der himmlischen Tempelmusik, verwendet von erlösten Menschen. Ich muss vielleicht noch erklären, es sind die Älteste. Im Tempel gab es, durch David eingeteilt, 24 Priesterklassen. Die wurden über das ganze Jahr verteilt, sodass also jede Priesterklasse etwa 2 Wochen Dienst hatte pro Jahr. Und an den großen Festen, Passawoche, Pfingstfest und Laubhüttenfest, da waren alle 24 Priesterklassen anwesend. An der Spitze jeder Priesterklasse stand ein Oberpriester, ein Ältester. Sehen wir, warum die 24 Älteste eben alle Priesterklassen zusammen, also das ganze erlöste Volk Gottes im Himmel, repräsentieren. Und zwar sind sie gegenwärtig nicht an einem irgendgewöhnlichen Tag, sondern es ist Festzeit. Es sind alle 24 gegenwärtig. Gut, und so wird Festzeit sein, wenn die Erlösten entrückt im Himmel sind, das Lamm Gottes anbeten, und wir sehen, das wird geschehen mit Instrumenten, mit Harfen. Dann Offenbarung 14. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Hier sehen wir die 144.000 aus Israel auf dem irdischen Berg Zion. Warum kann ich behaupten, das ist der irdische Berg Zion und nicht der himmlische? Ganz einfach, es heißt ja, Johannes sieht sie auf dem Berg und dann hört er eine Stimme, die kommt aus dem Himmel. Also ist er nicht im Himmel, sondern er sieht diese auf Erden und dann sieht er diese Stimme aus dem Himmel. Die 144.000, das sind die speziell Versiegelten aus Israel, die in der Zukunft durch die schwerste Zeit, die noch auf Israel zukommt, hindurchgehen werden und von Gott bewahrt werden. Und jetzt ist Jesus Christus bereits zurück. Er steht auf dem Tempelberg Zion. In Jerusalem, da sind die 144.000. Und jetzt hören die aus dem Himmel, aus dem himmlischen Tempel, die himmlischen Harfenspieler. Das sind die Entrückten. Die singen mit Harfen. Und jetzt lernen die 144.000 auf der Erde das gleiche Lied. Da sehen wir gewissermaßen das himmlische Zion mit dem Tempelberg im Himmel und das irdische Zion so übereinander, einander gegenübergestellt. Und dass die Menschen auf dem irdischen Zionsberg lernen das neue Lied, das im Himmel gesungen wird. Und wir haben ja gerade schon vorher gelesen, Offenbarung 5,8. Wie sie das neue Lied gesungen haben im Himmel. Also auch da haben wir das Wort Harfe. Übrigens auch noch das Wort Harfensänger, Kitarodos. Bedeutet Harfensänger, Harfist oder Harfenspieler. Wir haben auch noch das Verb, die auf ihren Harfen spielen. Das ist Kitarizzo, das heißt auf der Harfe spielen. Wir haben also 3 Wörter gerade hier beieinander. Und dann bleibt noch Offenbarung 15,2. Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Das ist das Waschbecken vor dem himmlischen Tempel. Das wird ja schon in 1. Könige 7,23 Meer genannt. Dieses große, gewaltige Waschbecken vor dem Salomo-Tempel. Jetzt sieht Johannes das himmlische Waschbecken und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Hier sieht Johannes die Märtyrer der kommenden großen Drangsalszeit. Davon mehr heute Nachmittag. Die stehen beim Waschbecken vor dem himmlischen Tempel, haben Harfen und singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Sie haben das Tier überwunden, das ist der kommende Diktator über den Westen, über Europa. Sie haben sein Bild, der Götzendienst, der in Verbindung mit diesem kommenden Diktator Bedeutung bekommen wird, haben sie abgelehnt, sie haben das überwunden und so weiter. Die haben also den Druck der Versuchung, haben sie überwunden hier auf Erden und jetzt sind sie im Himmel. Und sie singen mit den Harfen. Aber nicht irgendetwas singen sie. Das Lied Moses, das ist 5. Mose 32. Das ist das Lied Moses. Und das Lied des Lammes, das ist das Lied in 2. Mose 15, das gesungen wurde nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem man das Passahlamm geschlachtet hatte. Johannes wusste sofort, was das ist. Er war ja jahrzehntelang dauernd im Tempel, im zweiten Tempel noch, bis ins Jahr 70 hat er den erlebt, etwa. Und da wusste er, am Sabbat sang man immer im Tempel das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das Lied des Moses beim Morgenbrandopfer und das Lied des Lammes beim Abendbrandopfer. Das eine um 9 Uhr, das andere um 3 Uhr. Um diese Zeit herum. Beim zusätzlichen Sabbatopfer, das man bei den täglichen Brandopfern noch zusätzlich darbrachte. Ja, gut. Was bedeutet das? Die sind eingegangen in die Sabbatruhe im Himmel. Die haben auf der Erde so viel Druck erlebt, Versuchung, Kampf, aber sie sind treu geblieben, haben gekämpft bis zum Schluss und jetzt die große Ruhe. Die Sabbatruhe im Himmel. Wie es heißt in Hebräer 4, also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Natürlich, wenn man es einfach so liest und den Hintergrund jetzt von den Tempelsitten nicht hat, realisiert man das nicht. Aber Johannes hatte das und er wusste sofort, ach, das ist die Ruhe. Die singen also mit Harfen, obwohl sie durch die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte gegangen sein werden. Es ist kompliziert, wenn man das ausdrücken will, weil es ja noch zukünftig ist. Ja. Aber wenn man dieses Lied liest, was sie da singen, dann, und man findet in diesem Lied die Beziehung, Ausdrücke aus beiden, aus 5. Mose 32 und 2. Mose 15, dann ist man doch beeindruckt, kein bisschen Bitterkeit. Überhaupt keine Frustration. Wirklich völlig frei davon, obwohl sie die schrecklichste Zeit durchgemacht haben. Und sie geben Gott recht. Groß und wunderbar sind deine Werke. Gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das macht Eindruck. Gut, jetzt haben wir mal alle Stellen im Neuen Testament angeschaut mit der Harfe. Jetzt kommt aber ein Problem. Im Alten Testament gibt es nämlich zwei verschiedene Instrumente, die man mit Kithara übersetzt hat. Ich habe alle Stellen hier aufgeführt auf dem Blatt. Es gibt den Nevel. In der Elberfelder wird das immer übersetzt mit Harfe. Aber Sie haben vielleicht eine andere Übersetzung und dann ist das anders übersetzt. Aber schauen Sie einfach diese Stellen nach. Dann wissen Sie Hebräisch Nevel. Und zweitens ein anderes Wort Kinnor. In der Elberfelder Übersetzung wurde das Wort immer mit Laute übersetzt. Jetzt haben Sie auf dem letzten Blatt hier im Skript diese Instrumente dargestellt. Sie sehen also Kinnor, rechts ist dieses Instrument mit einem hölzernen Resonanzkörper. Daraus hervor kommen hölzerne Arme und daran sind die Saiten verbunden mit dem Resonanzkörper. Dann der Nevel ist ein Instrument hier mit einem hölzernen Resonanzkörper. Darauf noch ein zweiter Resonanzkörper aus Holz, an dem sind die Saiten befestigt. Aus dem Resonanzkörper heraus kommen zwei Hörner, so Hirschhörner, die sind oben verbunden mit einem Holz, an dem die Saiten angemacht sind, verbunden mit dem zweiten Resonanzkörper. Wie weiß man eigentlich, wie diese Instrumente ausgesehen haben? Dank der Archäologie. Man hat Darstellungen auf alten Münzen aus biblischer Zeit und man hat auch gewisse Instrumente ausgegraben. Natürlich nicht die hölzernen, sondern metallene. Darauf kommen wir noch. Und so hat man heute ein sehr gutes Bild über die biblischen Musikinstrumente. Als Geheimtipp, in Haifa gibt es ein Musikinstrumentenmuseum. Und da sind diese in Rekonstruktion alle zu sehen. Lohnt sich also mal einen Abstecher nach Haifa zu machen. Also, das eben zur Harfe, dass wir also zwei Typen haben. Im Neuen Testament können wir aus dem Zusammenhang der Stelle nicht entscheiden, wann jetzt der Nevel und wann Kinnor gemeint ist. Aber im Tempel wurden eben auch beide eingesetzt. Sowohl Nevel als Kinnor. Interessant, der See Genezareth, ich bin jetzt auf Seite 2 oben, wird zum Beispiel in 4. Mose 34, 11 genannt auf Hebräisch Yam Kinneret. Yam heißt Meer oder See. Kinneret kommt von Kinnor. Das ist der Lautensee. Und zwar, weil er in der Form einer Kinnor gleicht. Die Kinnor, die ich dargestellt habe auf dem letzten Blatt, die ist jetzt eher ein bisschen eckig. Es gibt auch solche, die sind abgerundeter, eben in der Form wie der See Genezareth. Der Lautensee. Nun ist noch interessant, die Kinnor war das Instrument, das typische Instrument von David. In 1. Samuel 16, wo seine Begabung beschrieben wird, da wird gesagt, er ist ein ausgezeichneter Kinnor-Spieler. Und dort in 1. Samuel 16 wurde er ja an den Hof von Saul berufen, weil Saul von einem Dämon geplagt war. Und David musste Kinnor spielen und natürlich dazu singen. Und dann wurde es ihm besser, zeitweise. Also so hat David in seinem Psalmen singen, hat er viel Gutes getan. Übrigens, niemand muss meinen, dass der Dämon geflohen sei vor den Kinnorklängen. Also da flieht kein, auch wenn man ganz schrecklich Musik macht, fliehen die Dämonen nicht. Aber David hat ja schön Musik gemacht. Warum ist der Dämon gegangen? Das war wegen dem Lob Gottes. Das ist etwas, was Dämonen was Dämonenprobleme bereitet. Ein Beispiel, ein Bekannter von mir, der einige Male spezielle Seelsorge machen musste bei Besessenen, hat mir das erzählt, wie er das erlebt hat. Er kam zu einer Frau, und die besessen war, und man hat ihn gebeten, dass er da helfen sollte. Und dann kam sie in die Ekstase, das heißt, sie war dann völlig weg, und da kam eine andere Stimme heraus, eine Männerstimme, und dann hat der Dämon begonnen zu spucken und hat gesagt, ich möchte dich quälen und so. Und dann sagte der Seelsorger, das kannst du nicht. Ich bin in Christus. Und dann hat er begonnen, einfach zu loben, zu danken. Und dann ist die Frau wieder zum Bewusstsein gekommen. Also das eine eindrückliche Illustration, eben auch das, was David erlebt hat mit Saul, das Lob Gottes. Aber ja nicht die Meinung, dass Töne Dämonen vertreiben. Das wäre magisches Denken. Nun, der Herr Jesus, der große David, der Messias, der Sohn Davids, hat seinen öffentlichen Predigtdienst begonnen am Jam Kinneret, am Lautensee. Da hat er seine Botschaft begonnen zu verkündigen. In Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, wie er umherging, wohltuend und heilend, alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Da haben wir gewissermaßen die geistliche Erfüllung von dem, was die Kinnormusik von David uns zu sagen hat. Noch speziell ist im Alten Testament Psalm 33, 2 und 144, 9, wo der Nevel erwähnt wird, ausdrücklich mit 10 Seiten. Der Nevel mit 10 Seiten. Nun, diese 10 Seiten erinnern uns an die 10 Gebote. Der Herr Jesus erfüllte in seinem Leben das ganze Gesetz und lebte vollkommen zur Ehre Gottes. In Matthäus 5, Vers 17 sagt er, meinet nicht, ich sei gekommen, das Gesetz um die Propheten abzuschaffen. Ich bin gekommen, zu erfüllen oder in seiner ganzen Fülle darzustellen. Also der Nebel mit den 10 Seiten spricht von diesem Leben des Herrn Jesus in vollkommener Übereinstimmung mit der Tora vom Sinai, völlig zur Ehre Gottes. Er konnte sagen in Johannes 8, 46, wer von euch überführt mich der Sünde? Und der Apostel Petrus bezeugt, 1. Petrus 2, 22, der keine Sünde tat. Und der Apostel Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 5, Sünde ist nicht in ihm. Er hatte keine sündige Natur und keinen Anlass in sich, das ihn irgendwie hätte zur Sünde leiten können. Der Herr konnte auch nicht sündigen. Gut, das zur Harfe. Vielleicht noch etwas auf Seite 1 unter Harfe und Laute. Zeile 5, da habe ich noch nichts gesagt über das Wort Psallo, das an einigen Stellen vorkommt. Römer 15, 19, 1. Korinther 14, 15 zweimal, dann Epheser 5, Vers 19 und Jakobus 5, Vers 13. Schlagen wir dazu Epheser 5, 19 auf. Ich lese von Vers 18 ab. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in oder mit eurem Herzen. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Einander unterwürfig in der Furcht Christi. Das Wort spielend, das ist Psallo. Und das bedeutet die Saite rupfen oder anschlagen. Es bedeutet auch zu einem Saiteninstrument hinzusingen. Oder manchmal kann es auch einfach die allgemeine Bedeutung haben, singen, unabhängig von einem Instrument. Aber hier in Epheser 5 haben wir beides. Eben Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder singen und spielen. Darum muss man Psalm auch hier mit Saite rupfen übersetzen. Nun, man kann sich fragen, ist das nun ein Befehl, dass christliche Musik unbedingt mit Instrumenten begleitet werden muss? Die Problematik ist die, es heißt dann in eurem Herzen oder mit eurem Herzen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Herz hier gewissermaßen im übertragenen Sinn das Musikinstrument, eben das gewissermaßen zur Ehre Gottes angeschlagen werden soll? Ist also beides denkbar, aber was man sicher aufpassen muss, wenn jemand sagt, christliche Musik, Gemeindemusik dürfte nicht von Instrumenten begleitet werden, dann muss man zuerst mal eindeutig uns zeigen können, dass es hier wirklich nur das Herz das Instrument sein soll. Also, von daher ist das durchaus gegeben, singen und spielen dem Herrn in eurem Herzen oder mit eurem Herzen. Also die Musikinstrumente sind durchaus von dieser Stelle her möglich. Aber es ist doch interessant, wenn man kirchengeschichtlich zurückblickt, die ersten Christen haben a cappella gesungen in den Gemeinden. Also ohne Musikinstrumente. Und wieso? Das war eine Gegenreaktion, weil die Musik bei den alten Römern, gerade in Verbindung mit Götzendienst und auch Ekstase, ich meine, so eine Art Rockmusik hat man auch bei den alten Römern und Griechen gekannt, hat man sich derart deutlich davon absetzen wollen, dass man die Musikinstrumente nicht in die Gemeinde genommen hat. Und natürlich, das Beispiel war natürlich auch die Synagoge. In der Synagoge hat man immer ohne Instrument gespielt. Im Gegensatz zum Tempel, wo wir ein ganzes professionelles Orchester haben. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, man wollte nicht, dass die Synagoge quasi ein kleiner Tempel sei. Die Synagoge war nicht ein Tempel, auch nicht ein Ersatz für den Tempel. Die Synagoge war da, um gemeinsam zu beten und die Bibel zu studieren. Aber nur so eben einfach zur Information, wie das bei den ersten Christen war und wie die zum Thema Musik natürlich auch ihre Kämpfe und Anfechtungen hatten und sie mussten zu diesen Fragen Stellung nehmen. Man hat also recht radikal dazu Stellung genommen. Aber man kann nicht sagen vom Neuen Testament her, Musikinstrumente wären ausgeschlossen, eben gerade von der schönen Stelle her, spielend dem Herrn. Gut, dann gehen wir weiter zu Rassel und Zimbel. Im Neuen Testament wird die bronzene Rassel nur in 1. Korinther 13,1 erwähnt. Das ist auf dem letzten Blatt die Zelze Lim. Also eigentlich in der Mehrzahl ist das Zelze Lim Rasseln. Zellazal ist die Einzahl, Zelze Lim die Mehrzahl. Und sieht man links unten diese Zimbeln, die Metzaltayim genannt werden. Das meinen wir jetzt im Folgenden mit Zimbeln. Ich lese 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Kupfererz geworden oder eine schallende Zimbel. oder schallende Rassel. Die Formulierungen tönendes Kupfererz, griechisch chalkos echon, und schallende Rassel, kymbalon alalatson, diese Formulierungen gehen eindeutig auf Psalm 150,5 zurück. Ich lese den Vers dort. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln, lobet ihn mit schallenden Zimbeln. Oder besser wäre eben rasseln. Das Wort Zelzelim im Urtext, im Grundtext. Und in der Septuaginta ist es übersetzt worden auf Griechisch mit Kymbalos Oiechos und Kymbalos Alalagmos. Merkt man, das sind fast die gleichen Ausdrücke, die Paulus wieder aufnimmt in 1. Korinther 13. Und da ist also nicht diese Zimbel aus zwei Teilen, die man so zusammenschlägt, wie zwei Pfannendeckel gemeint, sondern eben dieses Rasselinstrument auf der letzten Seite. Dass man einfach so geschüttelt hat. Nun, es handelt sich also um bei der Rassel um frei bewegliche bronzene Blechstücke. Die sind da an einem Griff festgemacht, beweglich, sodass man sie schütteln konnte. Jetzt sagt Paulus, wenn ich eben unbekannte Sprachen rede und keine Liebe habe, dann bin ich nichts nütze. Dann bin ich quasi wie eine Rassel. Und es ist uns klar, der Lärm einer Tempelrasse an sich bringt uns im Glauben nicht weiter. Das ist klar. Das Instrument hat nur einen geistlichen Sinn in Verbindung mit der verständlichen verbalen Botschaft der Psalmentexte. Und darum ist interessant, er vergleicht das mit Fremdsprachen. Wenn Paulus also die Gabe, in Fremdsprachen zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben, verwendet, ohne Liebe, was heißt das? Ohne Liebe ist, wenn er sie verwendet, ohne dass die Zuhörer die Sprache verstehen. Dann ist es lieblos. Denn da geht es ihm überhaupt nicht darum, dass die im Glauben weitergebracht werden. Also ohne Übersetzung oder eben das Publikum ist nicht das Passende. Ich meine, wenn man diese Sprache hat, dann sollte man sie benutzen, zum Beispiel um Albaner zu evangelisieren auf der Straße. Ja, ich meine, was nützt das, wenn ich diese Sprache hätte, diese Gabe hätte und Schweizern Albanisch vorspreche? Das bringt überhaupt nichts. Die Gabe ist ja gegeben worden für die fremdsprachigen Menschen, wie man das sieht in Apostelgeschichte 2. Da sind Leute gekommen aus verschiedensten Kulturkreisen und die wurden dann in ihren Sprachen angesprochen. Also, Paulus sagt, wenn ich eben in so in fremden Sprachen sprechen kann, aber keine Liebe habe, dann bin ich einfach eine schallende Rassel, die gar nichts nützt. Denn es ist lieblos, wenn ich das verwende, ohne dass die anderen einen geistlichen Profit von der verbalen, verständlichen Botschaft mitbekommen. Gut, also das mal zu den Zelzelim. Jetzt gehen wir noch zu den Ursprungswörtern. Ich habe gesagt, Metzaltaim, das ist das doppelte Instrument, zwei Deckel, die man zusammenschlägt. Aber beide Wörter Metzaltaim und Zelzelim kommen von der hebräischen Wurzel Zalal, das heißt klingeln, rasseln, schwirren. In 1. Chroniker 15, 19 wird ausdrücklich von der Zimbel, also von der Metzaltaim, aus Kupfer gesprochen. Der Schmelzpunkt des Kupfers liegt bei 1085 Grad. Übrigens deutlich höher als Silber. Das ist nur 961 und Gold 1065. Kupfer ist also ein Metall von sehr hoher Feuerfestigkeit. Und es weist uns eigentlich hin auf den Herrn Jesus, der am Kreuz den Zorn Gottes in seiner vollen Form ausgekostet hat. Das, was wir im Feuersee in Ewigkeit hätten erdulden sollen, das hat der Herr Jesus für die an ihn Glaubenden in den 3 Stunden der Finsternis auf sich genommen. Und so sprechen also diese Kupferinstrumente, natürlich in einer, als Bronze, als Legierung, als Bronze, von ihm, der bereit war, in das Gericht Gottes zu gehen, wie er das sagt in dem prophetischen Psalm 88, 16, da hören wir die Stimme des Messias am Kreuz. Und er sagt, 16 oder 17, deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Also der Jesus ist so in den Tod gegangen, um eben wieder Gott zu verherrlichen, wovon eben diese Lobinstrumente sprechen. Nebenbei gesagt, ist noch interessant, im Talmud sieht man, dass die Zelzelim, also die Rassel, wurde gebraucht als Einleitungsinstrument, bevor der Chor einsetzte. Es war also das Signal, bevor der Dirigent das Zeichen gab, dass der Chor mit den Orchesterinstrumenten die Psalmen sang. Schließen wir noch kurz ab mit Zelzelim, Rasseln. Habe ich gesagt, ist die Mehrzahl von Zellerzahl. Das wäre eine Zahl, die Rassel. Aber dieses Wort ist gleichzeitig auch eine Bezeichnung für eine Heuschreckenart in 5. Mose 28, 42. Dort erwähnt Mose all die Flüche, die über Israel kommen werden, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Und da wird einer dieser Flüche wird genannt Zellerzahl. Grille oder eine Heuschreckenart, die abfrisst, massiv abfrisst und die Ernte zerstört. Und so lesen wir in Galater 3, Vers 14, Christus ist für uns ein Fluch geworden, auf dass der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen käme. So haben wir also in diesen Instrumenten schöne versteckte Hinweise auf die Person des Erlösers. Wir machen jetzt Pause. Wir kommen jetzt zum Schofarhorn und zur silbernen Posaune. Wir haben ja schon was gelesen von Posaune in 1. Korinther 14, 7. Ich lese nochmals. Also in 7 hatten wir die Flöte und Harfe und jetzt in Vers 8. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Das im Neuen Testament in Posaune übersetzte Wort Salpinx kommt an folgenden Stellen vor. Matthäus 24, 31, bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, dann eben in der verlesenen Stelle. 1. Korinther 15, 52, in Verbindung mit der Entrückung, wird gesprochen von der letzten Posaune, von der letzten Salpinx. 1. Thessalonicher 4, Vers 16, auch in Verbindung mit der Entrückung. Christus kommt mit der Posaune Gottes vom Himmel hernieder. Dann Hebräer 12, Vers 19, da wird gesprochen über die Gesetzgebung am Sinai und über dieses Schofarhorn, das immer lauter klang, als Gott die Tora übergab. Und dann finden wir in der Offenbarung eine ganze Reihe von weiteren Stellen zur Posaune. In der Septuaginta, ich habe die jetzt immer wieder erwähnt, ich muss erklären, das ist die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die wurde von Juden übersetzt in Alexandria, Ägypten, im 3. Jahrhundert vor Christus, ab 280 vor Christus. Das war dann gewissermaßen die Bibel der Apostel. Denn das Neue Testament wurde ja griechisch geschrieben und so hat die Septuaginta gewissermaßen die Sprachbrücke vom hebräischen Alten Testament zum griechischen Neuen Testament geschaffen. Und darum ist diese Übersetzung sehr wichtig, oft um zu verstehen, welche griechischen Wörter entsprechen welchen hebräischen Wörtern. In der Septuaginta werden nämlich zwei verschiedene Instrumente mit Zalpings wiedergegeben. Einerseits das Schofarhorn, hebräisch Schofar, als auch die silberne Posaune, hebräisch Chatzotzerah. Ich habe alle Stellen zusammengestellt, wo man das Schofarhorn findet im Alten Testament. Und weiter auch alle Stellen, wo die Chatzotzerah, die Trompete aus Silber, vorkommt. Jetzt erkläre ich, was ist gemeint mit Schofar. Also Schofar meint immer das gekrümmte, hohle Horn eines koscheren Tieres. Das kann, wie in diesem Fall, das Widderhorn sein, aber es ist zum Beispiel auch die Antilope möglich. Das geht auch. Auch die Antilope ist koscher oder Steinbock. Es geht also Verschiedenes. Vielleicht nicht unbedingt, man kann es nachher anschauen, vielleicht nicht unbedingt, dass alle reinblasen wegen der Milzbrandgefahr. Die silberne Posaune wird ja zum ersten Mal erwähnt in 4. Mose 10. Ich lese da zwei Verse. Mose 10, 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mache dir zwei Trompeten von Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, und sie sollen dir dienen zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager. Die wurde also aus Silber hergestellt, in Schmiedearbeit, also mit Hämmern, das ist getriebene Arbeit, hergestellt. Die waren etwa 70 bis 120 Zentimeter lang. Trompeten ohne Ventile, also vergleichbar mit den Schweizer Alphörnern. Die sind länger, aber eben auch ohne Ventile. Wieso weiß man das über die Größe, über die Länge? Ganz einfach, man muss nach Rom gehen, zu den alten Ausgrabungen, also zum Forum. Und da findet man in der Nähe vom Kolosseum den Titusbogen, der Triumphbogen, der nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels gebaut worden war. Und dort sieht man gestohlene Tempelgeräte, einen Leuchter, einen siebenarmigen und auch silberne Posaunen. Und von dort her haben wir also aus der Zeit, wo man die noch gesehen hat, ein Replikat, eine Nachbildung, und darum kann man sagen, die sind also etwa 120 Zentimeter lang, wie sie dort abgebildet sind. Es gibt auch eine jüdische Münze, wo man noch solche, die kürzere Fassung darauf dargestellt findet. Also so hat uns die Archäologie auch für die Musikinstrumente einiges zur Verfügung. Im Neuen Testament muss man jetzt immer aus dem Zusammenhang schließen, ob in einer bestimmten Stelle das Schofarhorn oder die silberne Posaune gemeint ist. Eine schwierige Aufgabe, aber wir wollen sie versuchen zu lösen. Matthäus 24, 29 bis 31. Das Thema von heute Nachmittag. Wir nehmen das schon vorweg. Wer hätte gedacht, dass man mit Musikinstrumenten so viel über Prophetie erfährt? Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den äußersten Enden der Himmel bis zu ihren äußersten Enden. Also hier werden Engel erwähnt, die nach der großen Drangsal die Auserwählten Israels in aller Welt mit starkem Posaunenschall sammeln und zusammenführen werden. Wir werden gleich sehen, dass es effektiv das Schofarhorn ist, um das es hier geht. Die Bedeutung des starken Posaunenschalls hier lässt sich nämlich auf dem Hintergrund des Posaunenhallfestes. Das sind 3. Mose 23, 34 und 4. Mose 29, 1 bis 11 beschrieben wird, besser verstehen. Das Posaunenhallfest ist eigentlich das jüdische Neujahrsfest. Im Judentum spricht man da von Rosh Hashanah, das Neujahr. Heißt das. Das ist im Herbst. Das ist doch gut. Juden in der Schweiz, die können eigentlich mehr als einmal Neujahr feiern. Das besondere Merkmal des Festes bestand im Versammeln des Volkes und dem Blasen des Schofarhorns. 4. Mose 29, 1. Und im siebten Monat, das ist der jüdische Monat, das fällt also bei uns auf den Herbst, am ersten des Monats soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun, ein Tag des Signalblasens soll es euch sein. Jetzt muss ich etwas Kompliziertes erklären, aber dazu habe ich eine ganz lange Fußnote gemacht. Fußnote 6. Gemäß 3. Mose 23, 34 ist dieses Fest auf den ersten Tischri, der siebte Monat, angesetzt. Der Monat Tischri war vor dem Auszug aus Ägypten, also vor dem Exodus, der erste Monat des Jahres, das jeweils ab der Schöpfungswoche gerechnet wurde, 1. Mose 1. Mit dem Auszug aus Ägypten wurde eine neue Jahreszählung eingeführt. In 2. Mose 12, Vers 2 sagt Gott, dieser Monat, das war der Monat Abib oder Nissan, dieser Monat soll euch der erste sein. Und das war aber früher der siebte Monat. Der ehemals siebte Monat, Abib oder Nissan, wurde so zum Monat des Jahres erhoben. In Israel wurde von da an stets beide Jahreszählungen beibehalten. Also die Zählung nach der Schöpfung und die Zählung nach der Erlösung. Interessant. Das können wir für uns übertragen. Es lohnt sich, Geburtstag feiern. Und es lohnt sich, den Bekehrungstag, falls man ihn sagen kann, zu feiern. Das ist die Zählung nach der Schöpfung, die Zählung nach der Erlösung. In 3. Mose 23, 34 wird der erste Monat des Schöpfungsjahres als siebter Monat des Erlösungsjahres bezeichnet. Also seht ihr, die Schweizer Juden haben es sehr gut, die können also dreimal Neujahr feiern. Neujahr im Frühjahr, Tag-Nacht-Gleiche, im Herbst, Tag-Nacht-Gleiche und dann noch nach der Zählung der Heiden, Ende Dezember. Ja, soweit einfach mal zur Klärung, was dieses Neujahrsfest im siebten Monat soll. Ja, ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, das Typische war das Blasen des Schofarhorns. Als das Heiligtum in Jerusalem noch stand, wurden zusätzlich zu den Schofarhörnern noch zwei silberne Trompeten geblasen. Heute im Judentum sind an Rosh Hashanah nur noch die Shofarhörner in Gebrauch. Der ganze Tag war erfüllt von Bläsersignalen. Im Judentum hat man eine ganze Reihe Erklärungen zur Bedeutung des Shofarhalles an Rosh Hashanah gegeben. Und ich habe hier eine Reihe zusammengestellt, wie sie Saadia Gaon, das ist ein großer jüdischer Gelehrter, um 882 bis 942 nach Christus, wie er das erklärt hat. Also Saadia Gaon hat erklärt, durch die Schöpfung von Himmel und Erde, ja, denn Rosh Hashanah entspricht dem ersten Schöpfungstag. Das war also, 1. Mose 1 war also im Herbst. Durch die Schöpfung von Himmel und Erde kommt Gott das Recht auf königliche Oberherrschaft zu. Das Schofarblasen bringt die huldigende Anerkennung dieses Rechts zum Ausdruck. Ein Horn ist ja ein Bild von Kraft und Macht. Das merkt man, wenn man das an den Kopf schlägt. Ja, ist ziemlich hart. Also, das spricht von Autorität und Kraft. Das Blasen an Rosh Hashanah drückt also aus Gottes Macht und Herrschaft über die Schöpfung. Und durch das Blasen des Schofarhornes bringt man das zum Ausdruck, ja? Gut. Zweitens. Der Schofarton ruft zu Reue, Sündenbekenntnis und Umkehr auf. Warum? Gott hat das Kalenderjahr so wunderbar eingerichtet in 3. Mose 23. 10 Jahre nach Rosh Hashanah, 10 Tage nach Rosh Hashanah ist Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und darum wird im Judentum, beginnt man das neue Jahr nicht mit guten Vorsätzen, die man dann sowieso nicht einhält, sondern mit einer Selbstprüfung von 10 Tagen, damit man dann auch weiß, was man an Yom Kippur Gott bekennen soll. Reuig. Also, darum hat man das bestanden, das weckt auf, soll uns zur Besinnung rufen, was ist in meinem Leben nicht in Ordnung, was habe ich zu regeln mit anderen Menschen und vor Gott. Drittens. Das Schofarhorn erinnert an die Gabe der Tora, des Gesetzes, weil es auch damals ertönte. Und tatsächlich, 2. Mose 19, 16, als diese schreckliche Erscheinung war auf dem Berg Sinai, dieses Donnern und Blitzen, diese dunkle Wolke, und Gott redete, gab die 10 Gebote, da hörte man ein Schofarton, der immer lauter wurde. Die Erscheinung war so schrecklich, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Also dieses Schofarhorn erinnert an das Gesetz Gottes. Gott hat in seiner Autorität, in seiner Macht, die Gebote gegeben. Das Widderhorn erinnert, viertens, an die gehorsame Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn zu opfern. Isaak wurde aber verschont, indem ein Widder stellvertretend für ihn starb. Und das typischste Schofarhorn im Judentum ist effektiv das Widderhorn. Also es erinnert wieder an den Gehorsam von Abraham unter die Autorität Gottes. Fünftens. Der Schall des Schofars verkündet die Sammlung und Rückführung aller in der Diaspora zerstreuten Juden in das Land Israel. An Rosh Hashanah soll auch um die Rückführung der Juden gebetet werden. So, jetzt wisst ihr, was an Rosh Hashanah im Judentum gebetet wird, unter anderem. Herr, sammle alle Juden aus der ganzen Welt, führe sie zurück nach Israel. Und ich habe die Begründung hingesetzt, Jesaja 27, Vers 13. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Posaune, wörtlich ein großes Schofarhorn, in ein großes Schofarhorn gestoßen werden. Und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem Heiligen Berg zu Jerusalem. das Schofarhorn als Signal für die Sammlung zurück ins Land. Hier aus Assyrien und aus Ägypten. Das gibt uns natürlich jetzt die Verbindung zu Matthäus 24, 31. Es zeigt uns, Juden werden bis zur Wiederkunft Christi in Herrlichkeit zu einem Teil immer noch im Ausland bleiben. Also ganz wichtig, nur ein Teil der Juden in allen fünf Kontinenten kehrt zurück ins Land Israel vor der Wiederkunft Christi. Es gibt nämlich solche, die sagen, zuerst müssen alle Juden zurück. Das ist falsch. Das ist absolut falsch. Nur ein Teil muss zurück, und das ist bereits geschehen. Und zwar aus allen fünf Kontinenten, aus über 140 Ländern. Aber in den USA gibt es mehr Juden als in Israel. Und die braucht es auch aus einem gewissen Grund. Ja, also diese Engel, die ausgehen mit lautem Posaunenschall, das ist Schofarschall, um alle Zurückgebliebenen dann zurückzuführen ins Land Israel. Sadia Gaon sagte, sechstens, die Schofartöne verkündigen die Auferstehung der Toten. Ja, jetzt haben wir das Bild geklärt in 1. Korinther, zuerst mal 1. Thessalonicher 4, die Entrückung und Auferstehung der Gläubigen. Paulus erklärt die Entrückung so, 1. Thessalonicher 4, 15. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit dem Schofarhorn Gottes herniederkommen vom Himmel. Also ich übersetze jetzt Salpings bereits pointiert mit Schofarhorn. Denn an sich ist es offen, welches gemeint ist, aber jetzt ist uns klar, im Judentum war das ein bekanntes Symbol für die Auferstehung der Toten. Mit dem Schofarhorn Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Also, jetzt wissen wir, wie Schofarhorn tönt, wenn es dann soweit ist. Da werden wir das Schofarhorn hören und nicht ein Alphorn aus Silber. Dann 1. Korinther 15, da geht es ja auch um die Auferstehung und Entrückung. Ich lese ab Vers 51. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, beim letzten Schofarhorn. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also da können wir das auch identifizieren als Schofarhorn. Es geht um die Auferstehung der Toten bei der Entrückung. Wir haben hier aber noch einen speziellen Ausdruck. Die letzte Posaune. Und die hat nichts zu tun mit der siebten Posaune in Offenbarung 11, Vers 15. Erstmal werden wir gleich sehen, dass die Posaunen, die sieben Posaunen, dass es silberne Posaunen sind, Trompeten. Aber darauf kommen wir später. Abgesehen davon, dieser Ausdruck letzte Posaune ist ein Begriff aus dem römischen Heerwesen. Ich habe das hier auf dem Blatt aufgeführt. Die letzte Posaune war in der Armee der damaligen Weltmacht das Signal zum Aufbruch. Nach der ersten Posaune packten die Soldaten ihre Zelte zusammen. Die zweite Posaune befahl, sich in Reih und Glied aufzustellen. Bei der dritten und letzten Posaune brach die Armee auf. 1. Korinther 15, 51 und folgende. beschreibt also den Aufbruch des Volkes Gottes, um in die himmlische Herrlichkeit einzumarschieren. Das ist die Bedeutung der letzten Posaune. Es ist die Posaune zum Einmarschieren. When the saints go marching in. Ja, when the saints go marching in, then let me be in that number. Also wenn die Heiligen einmarschieren, dann möchte ich Teil von ihnen sein. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren. Das ist eine Drückung, das ist ein Drückungslied. Bei der letzten Posaune. Ja, da kommen wir ein Stück weiter. Jetzt betrachten wir das Schofarhorn im Erlassjahr. Nein, ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Oben, nach den sieben Punkten von Saadia Gaon, habe ich noch etwas. Ein anderer jüdischer Rabbiner, Moshe ben Maimon, der wird übrigens betrachtet als einer der größten Rabbiner im gesamten Judentum, von allen Zeiten. Der lebte im 12. Jahrhundert und der hat in einem seiner Bücher eine Erklärung gegeben zum Schofarhornblasen an Rosh Hashanah und hat das so beschrieben. Ich habe hier das ganze Zitat. Erhebt euch aus eurem Schlummer. Erwachet, erwachet aus eurem Schlaf, ihr, die ihr eitel seid. Denn der Schlummer hat euch schwer getroffen. Bedenkt, vor wem ihr im Gericht Rechenschaft ablegen müsst. Jetzt schauen wir mal in Epheser 5. In Epheser 5, Vers 14. Da schreibt Paulus, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus und der Messias wird dir leuchten. Ist ein Zitat, sehen wir. Deshalb sagt er, woher kommt das Zitat? Nirgends aus dem Alten Testament. Keine Quelle wird angegeben. Aber die Erklärung von Moshe ben Maimon zu dem Schofarhornblasen im Tempel ist dermaßen ähnlich wie dieses Wort. Dass man, erhebt euch aus eurem Schlummer, erwacht, erwacht aus eurem Schlaf. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Dass man effektiv denken könnte, dass die auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen in der Zeit des zweiten Tempels. Also eine gemeinsame alte rabbinische, noch ältere rabbinische Tradition, wo man das Schofarhorn so erklärt hat. Das Ganze ist noch aus folgendem Grund frappant. Die Verse hier in Epheser 5, die vorausgehen, die sprechen über die Unverträglichkeit zwischen Licht und Finsternis. Was hat das mit Neujahr zu tun? Sehr viel. Wie wusste man im Judentum, wann das Neujahr beginnt? Der Tag beginnt ja immer am Vorabend. Da musste man den Himmel gut untersuchen und beim ersten Erscheinen der Neumondsichel nach dem Leermond, das war das Zeichen für den Anfang des Monats. Also der Neumond markiert immer den Monatsanfang. Jeder Neumond wurde in Israel gefeiert, Psalm 80. Aber das größte Neumondfest war natürlich Rosh Hashanah. Aus der Finsternis geht das Licht auf. Und dieses Licht wächst und wird immer größer. Jetzt schauen wir unter diesem Hintergrund diese Verse an. Ich lese Epheser 5, Vers 7. Da geht es zuerst um die Menschen, die in der Sünde leben. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, wie der Neumond, wie der Leermond, ja? Denn einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohl gefällig ist. und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber straft sie auch, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich. Auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, und jetzt kommt dieses Zitat, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Das ist der Schofarschall, der den Christen sagt, macht einen totalen Neuanfang, wenn in eurem Leben nicht das Licht dominiert, sondern Finsternis. Wir müssen uns ganz klar von jeglicher Finsternis trennen. Und dann kann die Neumondsichel beginnen zu wachsen. So, jetzt gehen wir weiter zum Schofarhorn im Erlassjahr. In jedem 50. Jahr sollte am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, durch massives Schofarblasen im Tempel und im ganzen Land Israel das Erlassjahr ausgerufen werden. 3. Mose 25, 8. Durch das Schofarhorn wurde, wie es steht in 3. Mose 25, 10, Freiheit ausgerufen für alle Bewohner des Landes. Ich muss ganz kurz erklären. Die Wirtschaftsordnung, die Gott im Gesetz Israel gegeben hat, die ist hoch erhaben über jeglichen Kapitalismus und Kommunismus. Warum? Erstens, jede Familie bekam Grundeigentum. Jede Familie hatte also Land, Boden. Damit sehen wir, ist das eine Lüge, was man im Kommunismus gelehrt hat. Eigentum ist Diebstahl. Gott will Eigentum. Gott schützt das Eigentum. Nun gab es aber verschiedene Gründe, durch Krankheit, Missernte und so weiter, war es möglich, dass eine Familie in Bedrängnis kam und Boden verkaufen musste. Aber die Wirtschaftsordnung war so, dass es nie zu einem Proletariat kommen konnte, zu einer Verarmung der Massen. Denn erstens, ein solcher Verarmter durfte Geld leihen bei anderen, aber man durfte keine Zinsen darauf erheben. Denn die Zinsen bewirken ja gerade, dass jemand noch mehr in die Armut kommt. Das ist ja dieser furchtbare Kreislauf. Weiter, dieses Gesetz in 3. Mose 25 sagte, jedes 50. Jahr kommt automatisch der verkaufte Grundbesitz an die Familie wieder zurück. Und dadurch wurde verhindert, dass Großgrundbesitzer übermäßig anhäufen konnten. Also das kapitalistische Problem des übermäßigen Großgrundbesitzes war dadurch eben im Griff. Darum sage ich, über den Kapitalismus, über den Kommunismus. Das 50. Jahr war also, muss man sich vorstellen, da waren Familien wirklich in der Misere und die wussten, jetzt kommt alles zurück und ich brauche keinen Schäfer zu bezahlen. Wir kommen aus dem Elend heraus. Der Kreislauf des immer ärmer Werdens wird durchbrochen. Und das geschah ausgerechnet am Yom Kippur, wo man seine Sünden bekennen musste vor Gott. Und da wurde mit dem Schofarhorn im Tempel und im ganzen Land geblasen. Freiheit für alle Bewohner! Der Prophet Jesaja sagte, wenn der Messias einmal kommt, wird er das Jahr der Freiheit ausrufen. So steht es in Jesaja 61. Da hört man die Stimme des Messias. Der Geist des Herrn, des Ewigen ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn. Also hier wird gesagt, einmal wird anstatt der Schofarhorn die Stimme des Messias Freiheit ausrufen. Und Lukas berichtet die Erfüllung in Lukas 4, Vers 14 und folgende. Der Herr Jesus ging in die Synagoge nach Nazareth, wie das übrig ist. Zuerst hat man den anstehenden Tagesabschnitt, Sabbatabschnitt aus den 5 Büchern Mose gelesen und dann war frei. Konnte jemand aufstehen und eine Lesung machen aus den Propheten. Der Jesus steht auf, man gibt ihm die Jesaja-Rolle, er rollt auf, also hat kein Register gehabt, ja, und keine Kapitelangabe. Er rollt und dann sagt er, die Gnade wird auch zu den Heiden gehen. Da werden sie wütend und wollen ihn umbringen. So, kurz gefasst ging das. Aber wir haben dort die Erfüllung, wie der Herr Jesus gekommen ist und in der Synagoge in Nazareth diese Freiheit von geistlicher Gebundenheit, Freiheit von Sünde verkündigt hat. Durch seine Stimme, die eben dem Schall des Schofars entspricht. Übrigens, die Krümmung des Schofarhorns, die hat man auch interpretiert im Judentum. Das bedeutet, so wie das Schofarhorn gekrümmt ist, das mächtige Horn, so sollen wir uns unter das Wort, die Autorität Gottes beugen. Ja, das läuft ein. Und diese Freiheit, die der Herr Jesus verkündigt hat, die bekommt man nicht automatisch. Da muss man sich eben beugen unter das Wort des Evangeliums. Jetzt gehen wir zu Hebräer 12, Vers 19. Erklärt, das Schofarhorn Gottes war zu hören bei der Gabe des Gesetzes. Und dort drückt es eben wieder aus die Autorität der Gebote Gottes und die Notwendigkeit, dass wir Menschen uns unter den Willen Gottes beugen. Dann möchte ich etwas sagen über den Messias auf Patmos. Johannes war ja im Exil auf Patmos im Mittelmeer und da bekam er die Offenbarung. Wie hat die Offenbarung begonnen? Ich lese Offenbarung 1, Vers 11. Bei Vers 10 schon. Ich war am Tag des Herrn, also am Sonntag, im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune sprechen. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Dann sah er den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und fällt nieder vor ihm wie tot. Eine Stimme wie eine Posaune. In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes entrückt in den Himmel. Da lese ich, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir reden, Kapitel 1, Vers 10, sprach, komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist die gleiche Stimme. Die ruft hinauf, komm hinauf in den Himmel. Da steht Johannes gewissermaßen für die ganze Gemeinde, die entrückt wird in den Himmel. Und welche Posaune erklingt? Das haben wir schon gefunden, das Schofarhorn. Und das war die gleiche Stimme wie in Kapitel 1. Also, es war gewissermaßen das Schofarhorn. Die Stimme des Herrn Jesus, die klang wie ein Schofarhorn und diese Stimme diktierte mit Autorität die 7 Sendschreiben. Und wenn wir unter diesem Aspekt diese 7 Sendschreiben lesen, da kommt keiner von uns durch, ohne dass er sich irgendwo anklagen muss in seinem Leben. Aber das sind Worte des Herrn Jesus Christus mit Autorität gesprochen und wir müssen uns darunter beugen. Aber diese gleiche Stimme wird dann einmal bei der Entrückung sagen, komm hier herauf. Jetzt gehen wir zu 1. Korinther 14, 8, das haben wir schon gelesen. Paulus sagt, wenn man mit der Posaune nicht klar artikuliert bläst, da weiß niemand, dass es egal ist zum Krieg. Im Alten Testament wurde sowohl das Schofarhorn als auch die silberne Posaune als Kriegssignal verwendet. Ich habe in der Fußnote 15 ein paar Stellen angegeben. Für Schofarhorn, für die silberne Posaune. Also im 1. Korinther 14 können wir nicht differenzieren, ob ein spezielles Schofar gemeint ist oder die silberne Posaune. Aber es geht um einen Kriegsruf. Man kann an beides denken. Und da wird der Dienst in der Gemeinde auch damit verglichen, mit einer Kriegsposaune, Kriegsschofarhorn oder Kriegstrompete aus Silber. Was will das sagen? Dass eben der Dienst in der Gemeinde muss so ausgerichtet sein, dass das Volk Gottes auf Gefahren hingewiesen wird, dass es klar, deutlich artikuliert erfährt, wo muss man kämpfen? Wo gilt es wirklich an die Front zu gehen? Aber das muss eben nicht so ein Wischiwaschi sein, sondern klar artikuliert. Dann gehen wir zu den 7 silbernen Posaunen in der Offenbarung. Das ist natürlich jetzt eine Behauptung, dass die 7 Posaunen der Gerichte Gottes in der großen Drangsalszeit, dass das silberne Posaunen sind. Wie komme ich auf die Idee? Zunächst ein Hintergrund. Die 7 silbernen Posaunen wurden im Tempel, zur Zeit der Evangelien, an den gewöhnlichen Tagen zu 7 Gelegenheiten als Signalinstrumente eingesetzt. Also wenn wir damals zum Tempel gingen, stellen wir uns vor mit Petrus und Johannes, den Jüngern und mit dem Herrn, an normalen Tagen hat man 7-mal die silbernen Posaunen gehört. Und zwar, die 7 Posaunen waren in eine Vier- und eine Dreiergruppe aufgeteilt. Die erste silberne Posaune erscholl bei der Öffnung des Nikanor-Tors. Das war das allergrößte Tor des Tempels, das prächtigste Tor, das vom Frauenvorhof in den inneren Vorhof mit dem Altar führte. Also das wurde geblasen und dann ging das Tor auf und lud eben die Anbeter ein, hinzukommen. Übrigens hat man es im gleichen Moment geöffnet, als man das Morgenbrandopfer geschächtet hat. Also der Priester, der das Morgenbrandopfer, ein einjähriges Lamm, in der Nähe, auf der Nordseite des Altars, schächtete, tat das in dem Moment und dann ging das Nikanor-Tor auf. Schön, oder? Das ist wie in dem bekannten Lied. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet darum. Das ist ganz wunderbar. Jeden Tag konnte man das erleben im Tempel. Das Lamm stirbt, die Türe geht auf. Dann die Posaunen 2 bis 4 wurden beim Morgenbrandopfer geblasen. Und die letzten 3 Posaunen beim Abendbrandopfer. Übrigens, das Morgenbrandopfer hat man dargebracht um 9 Uhr, das Abendbrandopfer um 3 Uhr nachmittags. Das sind genau die Eckzeiten von Golgatha. Der Herr Jesus wurde um 9 Uhr gekreuzigt, um 3 Uhr starb er. Das ist schon eindrücklich. Jeden Tag hat man das so erlebt damals. Jetzt sehen wir aber die 7 silbernen Posaunen, die sprechen durchwegs von Erlösung, vom Zugang zu Gott durch Gnade. Aber in der Offenbarung erschallen die Posaunen und was geschieht? Die schrecklichsten Gerichte Gottes brechen über die Erde hinein. Das will ja eigentlich gegen eine Parallele sprechen, oder? Ja, aber gehen wir in den Gedanken noch ein bisschen weiter. Die 7. Posaune, die löst ja aus 7 Schalengerichte. Engel kommen aus dem himmlischen Tempel heraus mit goldenen Schalen und die kippen sie und dann kommen die allerschwersten und schrecklichsten Gerichte über die Erde unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Die letzte Schale führt übrigens zu einem Erdbeben weltweit, das alle Städte der Nationen zusammenbrechen. Nicht nur zwei Türme, sondern alle Städte der Welt. Aber diese goldenen Schalen sind in der Offenbarung bezeichnet eigentlich Opferschalen, die Priester verwendet haben, um wenn die Lämmer geschlachtet wurden oder die Opfer überhaupt, hat ein anderer Priester das Blut mit einer solchen Schale aufgefangen und dann zum Altar gebracht. Das spricht also auch von Gnade. Aber in der Offenbarung wird alles auf den Kopf gedreht. Warum? Menschen, die Gottes freie Gnade und Vergebung nicht annehmen in Jesus Christus und sein Opfer, die werden selber zum Schlachtopfer. Darum, das sind alles Symbole der Gnade in Verbindung mit dem Altar. Aber wenn ein Mensch das nicht für sich in Anspruch nimmt, dann bleibt für ihn nur noch das Gericht selbst. Gott muss das Gericht ausüben, entweder an seinem Sohn auf Golgatha oder an uns selbst. Und die Offenbarung beschreibt eine gerichtsreife Welt, die rebellisch das Opfer Christi abgelehnt hat. Dann bleiben nur noch die silbernen Posaunen zum Gericht und auch die sieben goldenen Schalen. Ich habe hier noch aufgelistet, man beachte beim Lesen der Posaunengerichte auf die Begriffe, die eine deutliche Parallele zum Dienst am Altar haben, wo das getötete Opfer durch das verzehrende Feuer verbrannt wurde. Ich habe hier aufgezählt, wo überall Feuer vorkommt, in Verbindung mit den Posaunen. Offenbarung 8, 7, 8, 9, 17, 18. Rauch. Offenbarung 9, 2, 3, 17, 18. Blut. Offenbarung 8, 7, 8. Tod. Offenbarung 8, 9, 11, 12 und 9, 6. Das sind alles Begriffe aus dem Opferdienst, aber da werden die Menschen selber zum Opfer. Übrigens noch allgemein zur silbernen Posaune. Mose musste ja zwei herstellen. Die Zahl 2 ist die Zahl des Zeugnisses. Nach 5. Mose 19, Vers 15 mussten mindestens zwei Zeugen vor Gericht auftreten, um ein glaubwürdiges Zeugnis zu bringen. Als diese silbernen Posaunen hergestellt wurden, wurden sie ja in getriebener Arbeit hergestellt. Nicht gegossen, sondern geschlagen. Diese Hammerschläge weisen darauf hin, dass Christus einmal leiden sollte. Silber ist in der Bibel ein Bild für Freikauf und Erlösung. Silber heißt nämlich Kesef. Das ist das gleiche Wort für allgemein Geld. Wie Französisch. Argent heißt Geld und gleichzeitig Silber. Ganz parallel. Also das Silber spricht von der Erlösung. Und mit diesen Posaunen oder silbernen Trompeten sollte das Volk in Gottes Gegenwart zusammengerufen werden. Nach 4. Mose 10, 1 bis 2. Also spricht das von dem Herrn Jesus Christus, dem treuen und wahrhaftigen Zeugen, Zahl 2, der durch seine Leiden am Kreuz, getriebene Arbeit, Erlösung bewirken sollte, Silber, und dadurch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammeln musste. So steht es nämlich in Johannes 11, dass der Herr Jesus sterben sollte, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Also haben wir eine wunderbare Symbolik im Blick auf den Erlöser. Ja, wir haben noch ein paar, 2,5 Minuten für das Tambourin und die Schelle. Tambourin, auf Hebräisch Tof, kommt von der Wurzel Tafaf, das heißt schlagen. Also einfach ein Schlaginstrument. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo das Tambourin vorkommt, inklusive Hesekiel 28, 13, wo ja manche ganz komisches Zeug übersetzt haben. Aber dort steht wirklich Tambourin. Ein Metall- oder Holzrahmen überzogen von einer Tierhaut, einer koscheren Tierhaut. Wir sehen schon, um dieses Instrument herzustellen, musste jemand das Leben lassen. Und Christus wurde am Kreuz von Gott geschlagen. In Jesaja 53, 8 heißt es ganz wörtlich: Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Schlag getroffen. Also so spricht das Tamburin davon, dass der Herr Jesus von Gott geschlagen werden musste, um uns eben in seine Gemeinschaft als Anbeter, als Lobende Gottes bringen zu können. Dann bleibt noch die Schelle. Hebräisch Pa'amon kommt 7-mal vor. Ich habe hier alle Verse aufgeführt. 2. Mose 28 und 39. Sie waren aus Gold und hingen an der hohen priesterlichen Kleidung. Nach 2. Mose 28, 35 sollten sie ein Zeichen sein, wenn er im Heiligen war und seinen Dienst tat für das Volk. Da hörte man also draußen immer, der lebt noch. Ja, ich meine, das Risiko war ja groß, wenn man die Gebote Gottes nicht einhielt, dass man als Priester tot umfallen konnte. Da war immer eine gewisse Angst. Denk doch an Lukas 1, als Zacharias im Heiligen räucherte, war das Volk draußen. Und dann hatten sie Angst, weil er so lange machte. Die waren besorgt, ob der tot war. Er hat eben, wer kein hoher Priester, er hatte keine Schelle. Aber beim hohen Priester konnte man das mit dem Schellenton konnte man überzeugt werden, dass er lebt. Zum Beispiel das Räuchern musste ihm ein Priester ganz allein tun, ohne Begleitung. Ja, und der Herr Jesus ist unser hoher Priester im himmlischen Heiligtum. Nach Hebräer 4, 14 und 7, 25 setzt er sich für die Gläubigen ein und betet für sie. Also er rettet uns aus allen Versuchungen und Nöten. Und von diesem Dienst, dass der eine Realität ist, wir sehen ja nichts, von diesem Dienst, von der Realität dieses Dienstes, gibt uns Gott in seinem Wort ein Zeugnis durch den Heiligen Geist. Also diese innere Versicherung, dass Jesus Christus uns nicht nie vergisst, sondern wie in Hebräer 7, 25 sich einsetzt, um völlig zu erretten aus allen Nöten, die durch ihn Gott nahen. Übrigens, im Judentum hat es dazu geführt, diese Angst, dass der hohe Priester sterben könnte, dass man ihm ein Seil um den Fuß gebunden hat, am Yom Kippur, wenn er ins Allerheiligste ging. Ja, weil niemand durfte ins Allerheiligste. Und wenn der tot umfiel, wie sollte man seine Leiche evakuieren? Und an Yom Kippur trug er eben diese Schellen nicht, sondern hatte eine spezielle, nur weiße Kleidung. Also, da war das Risiko groß, darum ließ man ihn rein mit der Schnur. Und darauf wird angespielt in Hebräer 7, ich möchte damit schließen. Hebräer 6. Da wird uns erklärt, dass wir einen sicheren, festen Anker der Seele haben, in der Hoffnung auf Gott. Hebräer 6, Vers 19. Wir haben Zuflucht genommen zu der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher Hohepriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Da werden zwei Bilder gemischt. Anker hat ja nichts viel zu tun mit Tempel, oder? Aber mit einem Hafen. In der Antike, wenn ein großes Schiff in einen gefährlichen Hafen hineingehen wollte, wo es Untiefen hatte, musste ein kleines Pilotschiff kommen, den Anker ergreifen und dann führte das kleine Schiff, das große, auf dem sicheren Weg zwischen den Klippen in den Hafen. Und jetzt erklärt Paulus im Hebräerbrief, Jesus ist bereits in den Himmel eingegangen. Er hat den Anker unserer Seele. Dass er im Himmel ist, ist die Garantie, dass er uns durch alle Klippen des Lebens schlussendlich auch ins Allerheiligste des Himmels führen wird. Jetzt sehen wir aber, kommt doch die Frage auf, ja, wie kommt der Hebräerbrief dazu, oder der Schreiber, dieses Bild vom Anker und dieser Schnur da mit dem Yom Kippur zu verbinden, Jesus im Allerheiligsten als Vorläufer. Ja, ganz einfach. Das ist das Bild mit der Schnur. Aber es wird auf den Kopf gedreht. Die Hohenpriester im zweiten Tempel, die hatten die Schnur, damit man sie herausholen konnte. Der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen und er hat eine Schnurverbindung zu uns, damit er uns evakuieren kann aus dieser Welt ins Allerheiligste. Das ist wunderbar, wie das gedreht ist. Und eben sein Aufenthalt im Himmel ist für uns so wichtig, weil das gibt uns die Garantie, dass wir durch die Klippen des Lebens durchkommen, weil er für uns betet. Und dieser Glockenton, den hören wir nicht wirklich, aber eben als ein Zeugnis des Heiligen Geistes in unseren Herzen durch sein Wort. Ja, es ist Zeit zum Essen.